Einen Freund, einen guten Freund. Wo hast du dein Wehwehchen? Wo sitzt der Schmerz? Sitzt er im kleinen Tischchen oder sitzt er im Herz? Mir scheint, du hast heut geweint und brauchst einen Freund. Thank you.